Bridgerton, What's Next? Anthony's Story. Worum geht's? Anthony Bridgerton ist der älteste der Bridgerton-Geschwister und hat mit dem frühen Tod ihres Vaters schon sehr jung die Rolle des neuen Viscountes in der Familie übernehmen müssen. Langsam ist Anthony jedoch in dem Alter angekommen, in dem es sich nicht mehr schickt, ein Junggeselle zu sein, zumindest nicht in seiner gesellschaftlichen Stellung. Deswegen knickt Anthony auf die jahrelangen Versuche seiner Mutter ein, endlich zu heiraten und eine Braut zu finden, die neue Viscountess Bridgerton. Doch für Anthony ist diese Heirat keine Herzensangelegenheit. Er will die perfekte Frau, den Diamant der Saison, zu seiner Ehefrau nehmen, ganz ohne Gefühlsduselei. Als Miss Edwina Sharma also zum Diamanten der Saison auserkoren wird, steht seine Entscheidung, sie zu seiner Frau zu nehmen, fest. Gäbe es da nun nicht ihre ältere Stiefschwester Kate, die absolut gar nicht davon begeistert ist, dass Anthony mit seinem wieso schon zweifelhaften Ruf ihre kleine Schwester heiraten will. Als sie dann noch zufällig mitbekommt, dass er nicht aus Liebe heiratet, tut sie alles in ihrer Macht Stehende, um Edwina davon abzuhalten, den Viscount zu heiraten. Allerdings schwingen bei diesen Streitereien zwischen Kate und Anthony mehr Emotionen mit, als sich die beiden eingestehen wollen. Unterschiede vom Buch zur Serie. Schon in Staffel 1 gab es einige Unterschiede von der Serie zur Romanvorlage und auch bei Staffel 2 haben sich die Netflix-ProduzentInnen einiges an Dingen neu bzw. anders einfallen lassen, was vor allem eines bedeutet: mehr Drama, Drama und Drama. Der wohl allergrößte Unterschied ist das Liebesdreieck zwischen Edwina, Anthony und Kate. Während in der Serie sowohl Edwina als auch Kate Gefühle für Anthony entwickeln, ist Edwina im Buch nur an Anthony interessiert, weil er eine gute Partie ist und hat zu keinem Zeitpunkt Gefühle für ihn. Ganz im Gegenteil, relativ schnell trifft sie auf einen anderen Gentleman, der ihr Interesse weckt. In der Serie allerdings stehen Edwina und Anthony schon vom Traualtar, als sie bewusst wird, dass ihr Verlobter Gefühle für ihre Schwester hegt und sie ihn stehen lässt. In der Romanvorlage haben die Sharmas keine indischen Wurzeln und sind auch nicht mit ihren Großeltern verstritten. Sie gehören nur zu den finanziell schwächeren Teil der Aristokraten. Es gibt auch keine Auflagen wie in der Serie, dass Edwina jemand Reiches heiraten muss, um das Erbe ihrer Großeltern und somit den Unterhalt ihrer Familie zu sichern. Sowohl in der Serie als auch im Buch besteht die große Gemeinsamkeit zwischen Anthony und Kate darin, dass sie beide ihre Väter verloren haben. Allerdings wird in der Serie nicht thematisiert, dass Kate auch ihre Mutter verloren hat und bis heute ein Trauma davon erleidet. Ein Thema, das im Roman einen großen Platz findet. Die Art und Weise, wie der Vater der Bridgerton-Geschwister gestorben ist, bleibt sowohl im Buch als auch in der Serie gleich. Durch einen Bienenstich, der eine allergische Reaktion bei ihnen hervorgerufen hat. Allerdings ist Anthony im Buch nicht beim Tod seines Vaters dabei. In der Serie hingegen ist er als einziger anwesend und ist auch der Erste, der es seiner restlichen Familie sagen muss, beziehungsweise versucht, seinen Vater vergeblich zu retten. Eine Szene, die uns in der Serie zeigt, wie sehr dies Anthonys Leben geprägt hat. Fazit: Im Großen und Ganzen hat sich die Serie an die Romanvorlage gehalten. Allerdings hat sie viele Situationen und Ereignisse abgeändert, um so, meiner Meinung nach, noch mehr Drama zu erzeugen. Ich finde es sehr schade, dass sie dieses Liebesdreieck zwischen den Schwestern und Anthony entstehen lassen haben. Im Buch kann man die anwachsenden Gefühle zwischen Kate und Anthony sehen, ohne ständig ein schlechtes Gewissen zu haben, dass Anthony eigentlich um Edwina wirbt. Dies ist im Buch nämlich nicht der Fall und schadet somit der charakterlichen Darstellung von Anthony und Kate. Allerdings steckt dabei wahrscheinlich das möglichst hohe Dramapotenzial dahinter, welches Netflix noch einmal steigern wollte. Meiner Meinung nach hätte dies die Geschichte der beiden aber gar nicht gebraucht. Mir persönlich gefällt sowohl das zweite Buch als auch die zweite Staffel von Bridgerton besser als die erste, da sowohl die Storyline als auch die Chemie zwischen den Hauptfiguren sehr packend ist und man bis zum Schluss mit Kate und Anthony mitfiebert.